WDR 5. Neugier genügt. It's the story of our mini opera. It's just, you know, taking a rock opera. You know, I still find it hilarious, you know, when, you know, somebody writes about the history of the Who and they're looking at all the, you know, all the collected research and they say, of course, Tommy with its funny ending and it's not really an opera. You know, you think, actually, you fuck, you wouldn't know an opera if it came up and bit you in the arse. Oper oder nicht, das scheint hier die Frage. Zumindest bringt es den Gitarristen der Who auf die Palme, wenn Kritiker daran zweifeln, dass sein Werk Tommy eine echte Oper ist. You don't know what an opera is because it's not defined. You know, it's just a word. Dabei bringt es etwa der Duden auf einen einfachen Nenner. Die Oper ist eine Gattung von musikalischen Bühnenwerken mit Darstellung einer Handlung durch Gesang und Instrumentalmusik. Punkt. Um es noch ein wenig einfacher zu machen, Oper geht so. Figaro! Und nicht so. Tommy! Her man's been gone for nigh on a year. He was due home yesterday. Lässt man solche Etikettierungsversuche mal beiseite und richtet den Fokus auf die Musik, dann ist es schon eine kleine Sensation, die am 9. Dezember 1966 in den Plattenläden ausliegt. Es ist das zweite Album der britischen Rockband The Who und darauf findet sich ein Stück, das gar nicht zu dem passt, was man von der Band bis dahin gewohnt ist. Denn für ein Rock'n'Roll-Stück ist der Quick One ganz und gar nicht quick. Mit mehr als 9 Minuten deutlich länger als die Songs vom ersten Album, My Generation. Außerdem, und das macht das Stück in dieser Zeit so bemerkenswert, A Quick One ist eine Aneinanderreihung von 6 verschiedenen Songs, die thematisch ineinander übergehen. Sie sind Teil einer zusammenhängenden Geschichte. Das Lied handelt von einer Frau, deren Mann für ein Jahr fort ist. Doch ihr Wehklagen darüber wird erhört. Nicht von ihrem Mann, aber von Dirty Old Ivor, dem Lokomotivführer. Little girl, why don't you stop your crying? I'm gonna make you feel alright. Das Zusammentreffen der beiden gibt dem Stück seinen Namen, A Quick One. Doch dann kommt ihr Mann nach Hause. Sie gesteht ihm den Seitensprung und der Mann vergibt ihr. A Quick One ist eine kleine zusammenhängende Geschichte auf 6 Häppchen verteilt. Das Stück einer Oper zu nennen wäre mehr als übertrieben. Aber Pete Townshend setzt mit diesem Lied etwas in Gang, das er später noch fortführen wird. Die erste Rockoper schreiben viele Musikkritiker einer anderen Band zu, Nirvana, nicht zu verwechseln mit der US-Band aus den 80ern und 90ern. Das Debütalbum der britischen Musiker lässt im Oktober 1967 die Musikwelt aufhorchen. Lonely boy, your shadow is so sad, and your empty eyes like 2 sunsets upon the sky. If I talk about you, I do not dislike you. All I want to do is cry. Ähnlich wie A Quick One erzählt auch Nirvana mit The Story of Simon Simopath eine Geschichte, deren Handlung sich in mehreren Songs abspielt. Das Album ist voller Tempowechsel und vielschichtiger Melodieverläufe. Die Story zieht sich über die komplette LP. Ein gewagtes Unterfangen, gerade für ein Debütalbum. Aber der Produzent Chris Blackwell ist deutlich risikofreudiger als die Macher der Who. Er spendiert der Gruppe sogar die gewünschten klassischen Instrumente. Und so sind auf den Aufnahmen ein echtes Cello, eine Viola und auch ein Horn zu hören. He wants to be in love, he wants to be a butterfly. Allen Bemühungen zum Trotz, hier etwas ganz Besonderes zu schaffen, verkauft sich das Album eher schlecht. Am meisten Furore macht The Story of Simon Simarpath und der Musikern. Es ist ein Wendepunkt und es setzt neue Maßstäbe, neben anderen Konzeptalben wie Sgt. Pepper's von den Beatles oder Freak Out von Frank Zappa. The mother's got love that'll drive you mad. They're raving about the way we do. No need to feel lonely, no need to feel sad. If we ever get a hold on you, what you need is motherly love. Come on, get it now. Gegenüber der eindimensionalen Single gewinnt in den 60ern die Langspielplatte immer mehr an Bedeutung. Und die mehr als 45 Minuten Gesamtspielzeit werden reichlich genutzt, manchmal bis zur Auslaufhölle, wie bei Sgt. Pepper's. Viele der jungen, wilden Musiker der Zeit wollen als Kunstschaffende verstanden werden, nicht als billige Nummerndifferenten. Die Kompositionen werden immer anspruchsvoller. Und wer es schafft, nicht nur ein Album mit Konzept aufzubieten, sondern gleich eine fortlaufende Handlung, der kann sich Rockopernkomponist aufs Kärtchen schreiben lassen. So auch die Pretty Things aus London 1968. Mit ihrem Album SF Sorrow treten sie in die Fußstapfen von The Who und von Nirvana. Und sie bereiten den Weg für mehr. Studios wie auch Musiker werfen immer mehr in die Waagschale, um die Konkurrenz zu übertrumpfen. Die Annäherung an klassische Musik und Oper steigert den Produktionsaufwand ins Unermessliche. Mit einer entscheidenden Nebenwirkung: Es wird immer schwieriger, die Musik live aufzuführen. Auch die Pretty Things scheitern 1968 damit, SF Sorrow angemessen auf die Bühne zu bringen. Die Musiker spielen mit Verkleidung verschiedene Rollen und bewegen ihre Münder zu Musik aus der Konserve. Schnell wird klar, dass ein guter Musiker nicht zwangsläufig ein guter Schauspieler ist. Und so floppt SF Sorrow auch in den Plattenläden. Erst 30 Jahre später, 1998, gelingt eine echte Erstaufführung der Rockoper. Das Bandmitglied Mark St. John kündigt die Premiere mit einem ironischen Seitenhieb an. Tonight, after 30 years in the grave, we're going to try and resurrect SF Sorrow. It's never been played live. They couldn't play it live then. They were young then and they couldn't play it live. Wer jung und unerfahren ist, der kann wohl keine Oper aufführen. Let me take you down, 'cause I'm going to. Wer seine Stücke nicht live aufführen kann, dem fehlt das zu dieser Zeit wichtigste Marketinginstrument. Vermutlich beginnen gerade deshalb die Beatles 1966 damit, ihre Songs in kurzen Musikfilmchen zu präsentieren. Die Idee, Lieder durch kurze Filme bekannt zu machen, heißt, konsequent weitergedacht, dass man auch ganze Alben in abendfüllenden Filmen präsentieren kann. Der Kreativität sind damit keine Grenzen mehr gesetzt. Musik und Bild fließen zusammen, fast wie bei einer Oper. Thank you. Auch Pete Townshend sieht die neuen Möglichkeiten. Doch er ist weit vom Standing und auch von den finanziellen Mitteln der Beatles entfernt. Und so konzentriert er sich zunächst auf das Wesentliche, eine ernstzunehmende Komposition zu schaffen, die dem Titel Rockoper gerecht wird. Denn genau daran fehlt es seiner Ansicht nach bei A Quick One. We were joking. We weren't really serious. You know, and the thing about mini opera is that it's not at all serious. You know, and the story is nonsense and nothing. But it was fun. We just had a laugh. Das Stück, dem er selbst den Untertitel Mini-Opera gab, bewertete er im Rückblick als reines Spaßprojekt. Doch beim nächsten Mal soll alles anders werden. Er will eine Oper schaffen. Schon 1966 beginnt er mit der Arbeit am neuen Album. Der vorläufige Titel: Brain Opera. Erst 1969 wird das Werk schließlich veröffentlicht. Der Titel, für den man sich entscheidet, ist Tommy. Tommy was that it was serious. You know, I wanted a fucking big hit, and I got one. Für das Doppelalbum mit 24 Songs arbeitet Pete Townshend fast rund um die Uhr. Anders als bei A Quick One liefert er diesmal eine komplexe Story. Die Geschichte handelt von dem jungen Tommy, der dabei zusehen muss, wie sein Vater, als er aus dem Krieg nach Hause kommt, den Liebhaber seiner Mutter erschlägt. What about the boy? What about the boy? What about the boy? He saw it all. You didn't hear it, you didn't see it. You won't see nothing, no one ever in your life. You never heard it, how sad it all seems without any proof. Durch sein traumatisches Erlebnis wird Tommy blind, stumm und taub. Er ist anderen schutzlos ausgeliefert, wird gequält und misshandelt. Er flüchtet sich in seine eigene Welt, bis er ein verborgenes Talent in sich entdeckt. Pinball, das Flipperspiel. I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. Tommy wird auf wundersame Weise geheilt. Das Zerbrechen eines Spiegels, in dem er sich selbst sieht, bewirkt, dass er wieder hören, sehen und sprechen kann. Jetzt sehnen ihm viele einen neuen Messias. Doch er kann und will die Erwartungen nicht erfüllen und man kehrt ihm erneut den Rücken. Zuletzt ist Tommy wieder allein. See me. Feel me. Touch me. Auch wenn es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht für eine aufwendige Opernaufführung oder Verfilmung reicht, Tommy ist die erste Rockoper, die auf der Bühne funktioniert. Anders als bei Nirvana oder den Pretty Things wird von Anfang an darauf geachtet, dass die Musik live spielbar ist und die Aufführung damit ihren werblichen Zweck erfüllen kann. Im April 1969 beginnt die Band mit Testkonzerten, bevor das Album am 1. Mai offiziell vor der Presse gespielt wird. Direkt im Anschluss beginnt eine US-Tour. Und sowohl die Kritiker als auch die Fans nehmen Tommy begeistert an. Listening to you, I get the music. Gazing at you, I get the heat. Following you, I climb the mountain. Das Album erreicht in Großbritannien Platz 2 und in den US-Charts Platz 4. Pete Townshend gelingt der Beweis, dass sich auch komplexe und konzeptionell fundierte Werke verkaufen lassen. Dem Album Tommy kommt zugute, dass gerade jetzt die legendären Festivals stattfinden, auf denen die Band zumindest Auszüge präsentieren können. Im August 1969 Woodstock und 2 Wochen später das Isle of Wight Festival. Im Oktober 1969 spielt The Who 6 Konzerte im Fillmore East. Unter den Zuschauern ist Leonard Bernstein, der das Konzert in den höchsten Tönen lobt. Im Juni 1970 wird Tommy sogar an der Metropolitan Opera gespielt. Auch von Vertretern der klassischen Musik wird Pete Townshend jetzt ernst genommen. Right behind you, I see the millions on you. I see the glory from you. I get opinions from you. I get the story. Es ist vor allem die Strahlkraft der Geschichte von Tommy, die einen Nerv der Zeit trifft. Die Story um den hilflosen jungen Mann, der sich auf eine spirituelle Suche nach sich selbst begibt, erscheint auf dem Höhepunkt der Jesuswelle. 1971 folgen im Abstand von nur wenigen Monaten 2 Aufführungen mit ähnlichen Motiven, eingebettet in ein rockmusikalisches Korsett. Im Mai das Musical Godspell und im Oktober schließlich Jesus Christ Superstar. Spätestens hier offenbart sich das Definitionsdilemma. Opernliebhaber beanspruchen die Bezeichnung Oper für sich und Rockmusiker wehren sich dagegen, mit Musical-Komponisten in einen Hut geworfen zu werden. In keinem Opernführer ist ein Pete Townshend aufgeführt und in keinem Rocklexikon ein Andrew Lloyd Webber. In der Literatur werden die Genres Rockoper und Rockmusical nur schwach voneinander abgegrenzt. Demnach ist ein Rockmusical ein Stück, in dem die Musik reine Bühnenmusik ist. Die Musiker treten, bis auf die Sänger, nicht in Erscheinung. Das vielleicht wesentliche Unterscheidungsmerkmal ist, dass die Komponisten von Musicals von Haus aus keine Rockmusiker waren. Aber mittlerweile verschwimmen auch da die Grenzen. Auch ein Pete Townshend, der eigentlich sterben wollte, bevor er alt wird, ist jetzt Rockoper. Und er zuckt nicht vor Genres zurück, die früher einmal für ihn bäh waren. Tommy, can you hear me? Can you feel me near you? Tommy, can you see me? Can I help to cheer you? 1971 wird Tommy als Ballett adaptiert und aufgeführt. 1972 folgt eine klassische Version, eingespielt vom London Symphonic Orchestra. 1975 kommt der Film in die Kinos und 1993 schließlich wird Tommy als Broadway-Musical uraufgeführt. Vielleicht mit Ausnahme von Computerspielen hat Pete Townshend jedes Genre mit seinem goldjungen Tommy bestückt. Den Begriff Rockoper, den er so oft verwendete, bis auch die Medien ihn übernommen hatten, den hat er damit eigenhändig ad absurdum geführt. Die vielleicht letzte große Rockoper auf einer echten Opernbühne schiebt eine Musiklegende nach. Der frühere Pink Floyd-Musiker Roger Waters ließ das Konzeptalbum The Wall von einem klassischen Komponisten bearbeiten. Die Uraufführung findet im März 2017 statt, im Quebec Opera House. Ganze 38 Jahre nach der Veröffentlichung des Albums setzt sich Roger Waters noch ein Denkmal. Dabei hätten das weder er noch The Wall nötig gehabt. Vielleicht verwischen solche Überarbeitungen unsere Erinnerungen an das, was einmal original war. Immerhin sind Rockopern und auch Rockopers der lebende Beweis dafür, dass Musikalben mit echten Konzepten und Geschichten länger haltbar sind als willkürlich zusammengestellte Liederreigen. We don't need no vacation. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Leave them kids alone. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.